Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge vom Klabautercast, der lockeren Gesprächsrunde rund um das Thema World of Warships. Wieder mit Olli Hake und auch mir, dem Sönossi. Und heute begrüßen wir ganz herzlich natürlich einmal den Olli, den möchte ich auch zu Wort kommen lassen. Ja, guten Tag, ich freue mich wieder dabei zu sein und wir haben heute wieder ein paar spannende Themen und vor allem einen ganz spannenden, besonderen Gast. Genau, den Philipp, wenn du dich einmal kurz vorstellen möchtest. Ja, hi, ich bin der Philipp, bin begeisterter Schiffsfahrer und nebenbei arbeite ich noch ein bisschen für den Olli und mache auf Buff die Shipyard-Serie. Das heißt, ich beschäftige mich mit allen Schiffen, stell die vor, zeig, wie gut die sind und so weiter. Das ist bestimmt auch ein spannendes Thema, denke ich mal, wenn man da so richtig dann drin ist halt, ne, gerade als Fan und wenn man dann so eine, sagen wir doch, Shipyard-Serie macht, kann man doch, denke ich mal, so richtig voll aufgehen, ne? Ja, und vor allem lernt man noch eine ganze Menge über die Schiffe, was man vorher nicht wusste, vor allem Hintergründe, Geschichten und so weiter. Das ist durchaus sehr interessant und man ein bisschen eine Abwechslung zum sonst nur spielerischen. Okay, dann kommen wir einfach gleich einmal kurz zur heutigen Folge. Und zwar, wir werden einmal natürlich die Rückblicke geben, was so die letzten ein, zwei Wochen passiert ist. Ganz großes Thema natürlich in Verbindung mit der Gamescom, die in Köln gewesen ist, wo es zwei kleine Schiffe mit bei gab, die Diana und Mikasa. Da konnte man Gamescom-Codes abgreifen, wenn man denn Glück hat und in der Menge stand. Dann war natürlich die Urweltveröffentlichung, ne, von der Tirpitz, der Bismarck, die vorgestellt worden sind. Olli, helf mir kurz auf die Sprünge, da waren noch zwei andere Pötte mit bei. Ja, die SMS Dresden und die Hermelin wurden auch noch vorgestellt. Das sind ja zwei Kreuzer, beziehungsweise eine hat ja einen klaren historischen Hintergrund. Das war ein leichter Kreuzer der kaiserlichen deutschen Marine, der auch eine ganze Weile im Pazifikgeschwader hieß es nicht, sondern Fernost oder so Geschwader halt gedient hat, um halt auch Handelskrieg im Zweifelsfall gegen das britische Commonwealth zu führen. Dann haben wir noch die Hermelin. Das ist so ein bisschen ein umstrittenes Schiff, denn das hat es so wohl nicht gegeben, sondern basiert auf einer Konzeptzeichnung. Und zwar meint man, es führt auf das Kanonenboot, glaube ich, 39 oder so zurück. Das war so ein Entwurf für ein Kanonenboot, was halt dann auch in internationalen Gewässern dann sozusagen operieren sollte. Von daher eine etwas merkwürdige Entscheidung seitens Wargaming. Aber nun gut, so ist es manchmal, da entscheiden sich dann halt für Designs, die ihnen halt dann irgendwie gut gefallen oder gut ins Gameplay passen. Ich persönlich hätte lieber das Artillerie-Schulschiff Brummer gesehen, aber naja. Ich darf es ja auch nicht entscheiden. Genau, manchmal. Ja, man muss halt das nehmen, was kommt. Aber gehen wir noch einmal kurz weiter in der Line, die heute kommt, mit den Themen. Also wir werden natürlich, es geisterte durch die Community durch, von wegen Wargaming denkt über U-Boote nach. Da wollen wir uns heute drüber unterhalten. Dann natürlich das ganz große Thema, die Tirpitz, die man mittlerweile auch des Öfteren wirklich auf den Gewässern sieht, da ja auch einige Codes verteilt worden sind. Ich habe leider keinen gekriegt. Mhm. Aber doch, einige Kollegen durften mittlerweile mit der Tirpitz fahren. Glückwunsch dazu, viel Spaß. Und natürlich, worum es geht, die deutschen Forschungsbäume. Die wollen wir natürlich auch durch. Kreuzerbaum wurde veröffentlicht und auch mittlerweile wirklich bestätigt, dass er wirklich so kommen soll. Ja, und dann Schiff der Woche. War Olli heute dran. Und ja, sag mal, welches hast du dir ausgesucht? Ich habe mir heute ein Schiff ausgesucht, das nicht so ganz im Fokus der Leute steht, und zwar die Nagato. Es gibt eine Menge Leute, die sagen, es ist ein schlechtes Schlachtschiff oder ein Schlachtschiff, was halt die Progression nicht linear weiter fortsetzt. Also das heißt, es ist nicht so viel besser als die Fuso, in manchen Belangen sogar schlechter. Ich persönlich liebe es aber wegen ein paar bestimmter Eigenschaften und die werde ich euch dann später näher bringen. Genau, so, dann ja, fangen wir einfach mal kurz mit dem Rückblick an und ja, da bleibe ich gleich mal mit bei, weil ich bin ja da gewesen. Also die Gamescom vergangene Woche in Köln war wie immer extrem voll. Ich fand, war das erste Mal da, fand es auch extremst geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war zwar, wie gesagt, du bist nicht reinig rausgekommen am Donnerstag und Freitag, aber Mittwoch, wir durften glücklicherweise da schon rein mit dem Fachbesucher ausweisen und sind da auch mal ein bisschen haben uns alles angeguckt und so weiter. Mal ganz kurz, um mal wegzukommen von Wargaming-Spielen. Star Wars Battlefront, juhu, hat total Spaß gemacht, durften wir anzocken. Oh, und, das glaube ich. Ja, ich habe dir die Fotos ja geschickt vom AT-AT und vom Fighter. Also wirklich, haben sich richtig Mühe gegeben, EA toll aufgefahren. Nee, war toll, aber dann zurück wieder zu Wargaming. Ja, der Stand dieses Jahr, die Bühne war ein bisschen klein, wie ich fand. Also da haben sie den Stand umstrukturiert, um einen nach ihren Worten besseren Zuschauerflow zu bekommen. Das heißt also, dass man links und rechts an der Bühne vorbeigehen konnte, um einen besseren Strom zu kriegen und mehr Leute durch den Stand zu schleusen. Ist, jede Stunde wurde dann ja doch schon ein bisschen Show geboten, fing immer an mit Tanzeinlagen, die ich persönlich sehr gut fand. Also es war eine nette Einlage, halt schön laute Musik, also schön pompös. Dann ein paar Jungs und ein paar Mädels, die dann mit Lichteffekten zusammen getanzt haben, wirkte sehr gut, sehr stimmig für mich. Dann ging halt die Show los. Und natürlich, was ganz toll gewesen ist, also was mir wirklich ganz gut gefiel, dass am Mittwoch, ich glaube 14 Uhr muss das gewesen sein oder 13 Uhr, die Welturaufführung der Bismarck gewesen ist, wo sie dann das erste Mal die Bismarck wirklich im Gefecht gefahren haben. Haben sie das so richtig gemacht, so ein richtiger Show-Event und hier ist sie das erste Mal oder war das ja einfach mal so, plötzlich war sie auf dem Beamer zu sehen? Nee, also das war schon so von wegen so und jetzt machen wir die Jungfernfahrt der Türpitz und dann ging es auf den Beamer drauf und das haben sie wirklich dann groß angekündigt und gesagt, jetzt legen wir los. Ne? Und also man hat auch gemerkt, also alle Gesichter von den Leuten, die da an den Ständen gewartet haben, gingen natürlich erstmal so 45 Grad nach oben und erstmal alle auf die große Leinwand geguckt. Das war also schon ziemlich geil. Und dann hat natürlich, ich glaube, Mohammed hatte, glaube ich, moderiert gehabt von Wargaming und der hat natürlich dann den guten Arthur da immer nach vorne gepusht, von wegen, jetzt fahr rein mit der Bismarck. Und man hat schon gesehen, die hat eine mörderische Panzerung, also da sind wirklich etliche Geschosse abgeprallt. Das war, also er hatte sich gut in die Gegner reingedreht gehabt und der Vorteil bei der Bismarck ist natürlich auch, dass sie einen relativ geringen Reload für ein Schlachtschiff hat. Also sie kann wirklich mit vorne reinfahren. Also er hat sie sehr aggressiv gespielt. Die Leute wollten natürlich auch was sehen. Aber das, also sie hat sich, ich meine, das war so gegen 4, 5 Schiffe auf einmal und alle haben sich natürlich auf die Bismarck gestürzt, als sie dann gespottet war. Aber er hat auch sehr lange durchgehalten und hat auch wirklich richtig Kane ausgeteilt. Das war schon beeindruckend. War eine tolle erste Runde, muss man sagen, mit allem, was dazugehört. Ne, also Rauchexplosionen, Feuer und nee, hat wirklich Spaß gemacht, dazu zu gucken. Das haben sie wirklich gut gemacht, weil es kein gestelltes Gefecht gewesen ist, sondern wirklich, ne, einer ist rein, das erste Mal auf dem Public-Server, Reaktion im Chat natürlich dementsprechend, oh, Bismarck, hat man gleich gesehen, das war wirklich toll. Und nee, also fand ich jedenfalls ein gelungenes Event und auch, sage ich mal, dafür, dass es auf einer Live-Veranstaltung war, ist es extremst gut angekommen. Das kann ich gut nachvollziehen. Also es war ja auch an dem Tag so, dass immer mehr Sichtungen halt dann auftauchten. Ich habe hier Devils Bismarck gesehen im Spiel, auf der Gegenseite oder in meinem Team. Was ist denn da los? Sind das so viele Supertester? Nee, das sind Gamescom-Accounts. Also man merkte schon, dass die ganze Community mitfieberte. Und das war halt auch in dieser Facebook-Gruppe, in der wir unterwegs sind. Und zwar World of Warships Germany heißt sie. Sekunde, ich schaue mal gerade nochmal nach. Nicht, dass ich irgendwie... Genau, World of Warships Germany. Da ist es halt dann eben an dem Tag total rund gegangen und ich habe dann auch Screenshots von Usern zugeschickt bekommen. Wir haben dann auch einen davon für unsere Artikel dann halt verwenden dürfen. Also es war ein toller Tag. Ja, das Schöne ist auch gewesen, dass man, also wir hatten uns auch angestellt, weil halt nicht so viel los gewesen ist und dann kam halt das Bismarck-Gefecht und ich hatte mit der Videokamera halt gleich draufgehalten, hab dann nochmal einen Floor durchgehen lassen halt, also von Leuten, die gewartet hatten und hab das Gefecht wirklich komplett aufgenommen und dann durften wir selber mal zocken und da waren auf dem Gamescom-Account genau just ab dem Moment waren die Tirpitz und die Bismarck freigeschaltet. Und also ich habe eine Runde mit der Bismarck gedreht, habe eine Runde, oder eine halbe Runde mit der Tirpitz gedreht, danach war die Zeit leider vorbei, aber man durfte sie sofort anzocken und das war wirklich toll, dass man gleich mal gucken konnte und wir Tirpitz war halt leider, wir sind gerade losgefahren, da war die Zeit zu Ende, aber die Bismarck dann gefahren und das war schon, ja, war mal ein tolles Gefühl, mit dem Kahn mal unterwegs zu sein. Also war wirklich toll. Also fand ich, wie gesagt, von Wargaming alles sehr gut umgesetzt gewesen halt. Und was man auch sagen muss, die Leute dort, also von Wargaming, da muss ich echt mal eine Lanze brechen, extremst freundlich, extremst bemüht, sofort Auskünfte gegeben. Und für die Leute da, habt ihr was, seid ihr zufrieden? Also das war extremst gut dieses Jahr, das muss ich wirklich mal sagen. Da habe ich mal eine Frage. Du bist jetzt wahrscheinlich einer der wenigen, die jetzt halt den Vergleich schon anstrengen können. Bismarck Tirpitz, war es irgendwie spielerisch großartig anders? Also in der kurzen Zeit nicht. Also wie gesagt, man hat natürlich bei der Bismarck erstmal geguckt, halt, ne, wie verhält es sich alles und guckt dann und dadurch, dass die Runde mit der Tirpitz dann auch so kurz gewesen ist, konnte man da, also ich habe da nicht wirklich viel Unterschied in der Form gemerkt. Andere mögen mich jetzt Lügen strafen von wegen, merkt er es noch, aber dafür war die Zeit einfach zu kurz. Ne, man hat auf zu viele andere Sachen geachtet, man hat sich das Schiff mit angeguckt und so weiter und ne, man muss sich vorstellen, du hast eine Viertelstunde Zeit und jeder weiß, wie lange die Gefechte in World of Warships Trips dauern und gehst mit der Bismarck ins Ziel. Ich bin glücklicherweise nicht sofort gestorben und habe halt relativ langen Zeitraum überlebt, aber umso weniger Zeit hatte ich natürlich leider dann für die Tirpitz gehabt und daher ist da wirklich kaum eine passende Aussage momentan zutreffen. Ja, was mich ja total interessiert, und da kommen wir jetzt vielleicht auch schon mal zum ersten oder zum nächsten Thema dann mit Tirpitz, wie sie sich anfühlt, ob die Bismarck im voll ausgerüstet mehr Flak hat oder wo dann halt die Vorteile gegenüber der Tirpitz liegen. Der Nachteil ist ja, sie hat keine Torpedowerfer, so wie die Tirpitz, ne? Genau, also das hat sie gar nicht. Also die Tirpitz, genau, hat ja die Torpedos dran und die Bismarck hat halt überhaupt keine. Ja, sonst von der Hauptartillerie wird sich das nichts tun. Da werden wahrscheinlich beide Schiffe ungefähr gleich bestückt sein, also bestückt sein, 380 Millimeter. Ne? Aber irgendwie, hattest du irgendwie den Eindruck, dass du ein bisschen mehr Flak hast oder irgendwas anderes oder so? Muss ich dazu sagen, war im Gefecht nicht zu merken, weil ich weiß nicht warum, aber die Flugzeugträger haben mich in Ruhe gelassen. Also da ging gar nichts los. Also ich habe nicht mal irgendein Flugzeug gesehen, um das, sage ich mal, wirklich effektiv dann austesten zu können, von wegen, okay, ne, siehst du jetzt visuell wirklich einen Unterschied? Also das war gar nicht da. Wir wollen ja gleich sowieso noch mal ein bisschen größer auf die Tirpitz drauf eingehen. Ich gehe noch einmal ganz kurz einen kleinen Schwenk zurück zur Gamescom. Und zwar hatte ich ja schon gesagt, es gab noch zwei Codes für die Leute, die da gewesen sind, nämlich die Diana und Mikasa. Um da noch mal ganz kurz zwei, drei Worte drüber zu verlieren. Die Diana ist ein Zweierkreuzer der Sowjetunion gewesen, die man kriegen konnte mit relativ viel kleinen Geschützen halt. Also sie hat 8 Hauptbatterien und 12 Sekundärbatterien, ist relativ, ja, ich sag mal, mit 19,4 Knoten lässt sie sich relativ gut fahren im Tier-2-Bereich. Und also ich finde sie sehr, sehr stark. Ich habe mir die eine Runde gedreht und habe gedacht, das ist so eine St. Louis auf Tier 2, aber noch mal eine Spur heftiger. Ne, also von der Feuerbewaffnung. Und das zweite Schiff, was es dann dazu noch gab, das war halt die Mikasa. Die hat halt einfach nur 2 Zwillingstürme drauf, das war's. Ein relativ langen Reload für T2, sehr kurze Reichweite, sehr ungenau, sehr träge und ja, ich finde sie sehr schwierig. Du sagtest schon, ein Schiff für Liebhaber. Ja. Und ich also das ist wirklich so. Also die Mikasa, die ist halt, wie soll ich sagen, sie ist halt sehr hübsch modelliert und wenn man sie richtig einsetzt und auch ein bisschen Glück hat, dann kann man auch damit was reißen, weil es ist oftmals das einzige oder eins von sehr wenigen Schlachtschiffen halt in diesem Tierbereich. Aber wie hast du es vorhin schon mal in der Vorbereitung vom Cast schön formuliert, das kannst du jetzt ein bisschen besser erklären, die Nachteile ergänzen sich leider zu gut. Ja, sie geht sehr früh auf und sie hat den Vorteil, sie hat halt nur 9,5 Kilometer Reichweite, das heißt, sie muss wirklich rein ins Geschehen, also sie muss wirklich ran und dann dieser heftige Reload, dann ist, dass sie auch relativ ungenau ist und also ich sag mal, jeder Kreuzer da drauf, die machen dich einfach nass, vom ersten Gefühl her, ne? Aber ich habe ziemlich viele Leute schon drüber schimpfen, ne? Die gesagt haben, das Ding ist gar nichts. Also ist auch die Panzerung zu schwach, als dass man irgendwie Tank spielen könnte im Tier 2 Gefecht, wo man ja dann doch das einzige Schlachtschiff ist. Ja, die zünden nicht alle an. Das ist, ne, das ist irgendwie gefühlt, weiß ich nicht. Also sie hat zwar relativ viele Trefferpunkte mit 31.000, aber die sind irgendwann auch weg, dadurch, dass sie wirklich so träge und so langsam ist. Ja, das ist halt das Problem. Du kannst dich nicht auf die offene Fläche stellen und sagen, jetzt kommt mal ran, weil ich habe die überlegene Reichweite, weil das ist halt einfach nicht so. Du bist halt von der Reichweite nur irgendwo im Schnitt, ne? Und wenn du versuchst, dich an die Deckung der Inseln heranzupirschen, irgendwann sieht man dich oder man sieht dich meistens irgendwo schon, während du halt an dich heranpirscht. Und dann kommt irgendwie ein Zerstörer um die Ecke und knallt dir dann 4 Torpedos von Latz und dann bist du weg, so ungefähr. Genau. Und das ist so das grundlegende Problem. Dieses Schiff ist halt leider nicht Fisch, nicht Fleisch. Also sie war ja zu der Zeit, wo sie in der Historie eingesetzt wurde, und zwar im japanisch-russischen Krieg, durchaus State of the Art und hatte auch eine Menge Treffer eingesteckt, hatte eine überlegene Panzerung, weil das war tatsächlich eine Krupp-Panzerung, die da verbaut war. Und ist halt für den Zweck, den sie damals, für den sie gebaut wurde, war sie vollkommen ausreichend bis wirklich gut. Ne? Aber hier in World of Warships irgendwie kann sie ihre Vorzüge nicht so richtig zur Geltung bringen. Ich denke daher, sie könnte echt noch einen Pimp gebrauchen. Also, und wenn es halt nur 1-2 Kilometer Feuerreichweite mehr wären, weil das wäre sinnvoll, denn die Kanonen sind ja auch noch dazu furchtbar ungenau. Selbst wenn man auf 7, 8, 9 Kilometer an ein Ziel ran ist, du schießt der Vorhaltewinkel passt hundertprozentig, eine Granate plumpst hinter das Schiff, eine davor. Das passiert mir so unglaublich oft mit diesem Pot, dass ich denke, das Spiel will mich echt verarschen, weil der Reload ist dann halt auch so hoch, dass wenn du eigentlich mal in so eine Schussposition kommst und denkst, jetzt müsstest du mal was reißen, noch nicht mal triffst, geschweige denn dann halt dann auch manchmal einen kritischen dran setzt. Ne? Genau, das ist es eben, genau. Also das ist ja schon, wie gesagt, mein Ding ist sie auch nicht unbedingt halt, aber gut, ich würde einfach mal sagen, ne, ich muss ja immer so ein bisschen auf die Zeit gucken, wir fangen einfach mal mit dem ersten Hauptthema an. Ich will nur ein Wort so, noch dazu natürlich, sagen, natürlich. Ein Wort noch sagen, aber ich stelle mich gerne in diese Herausforderung. Also ich spiele sie gelegentlich immer wieder, ganz gerne, weil ich das Modell einfach mag und weil ich einfach diese Herausforderung mag, damit was zu reißen, aber das Ding ist definitiv kein Gewinnerschiff. Ja, ja. Dann schließen wir es einfach mit dem, mit dem Satz und fangen dann wirklich mit dem ersten Hauptthema heute mal an, und zwar die U-Boote. So, da übergebe ich dann auch wirklich gleich das Wort mal. Was habt ihr beide denn dort mitbekommen? Ja, was haben wir mitbekommen? Also unsere Kollegen von wg-news.com, das ist ja maßgeblich eine deutsche Webseite, die machen ja viele News zu World of Tanks, World of Warships und so weiter und so fort. Die haben auf der Gamescom mit einem Wargaming-Mitarbeiter gesprochen über das Thema, und der hat so grundsätzlich gesagt, vor einiger Zeit haben wir U-Boote abgelehnt, aber mittlerweile denken wir darüber nach. Und das ist natürlich ein BÄM durch die Community. Und weil deutsche, also U-Boote sind in Deutschland besonders beliebt. Man kann diskutieren, warum das so ist. Hat natürlich sicherlich mit dem Mythos Graue Wölfe zu tun. Hat sicherlich mit der Fernsehserie Das Boot zu tun, die unser Bild von U-Booten oder deutschen U-Boot-Waffe dann halt geprägt hat. Aber es hat sicherlich auch damit zu tun, dass sie im Vergleich zu den schweren Überwassereinheiten relativ erfolgreich waren. Und die Menschen lieben halt Erfolg, sonst wären nicht so viele Leute Bayern München-Fans. Ne? Und deswegen ist so auch ein bisschen dieser Glanz der U-Boote, und das war erfolgreich, und das ist sicherlich dann auch ein spielerisch tolles Element, sind viele in Deutschland halt heiß darauf. Kombiniert man diese These mit der Wahrscheinlichkeit, dass die deutsche Community momentan eine der größten Warships-Communities ist, man sagt ja, ist sogar die zweitgrößte nach der russischen und wahrscheinlich auch eine der kaufkräftigsten, kann man dann nachvollziehen, warum Wargaming auf einmal darüber nachdenkt. Weil wenn der Wunsch so groß ist, dann können sie natürlich dann auch viele U-Boote dann ja, verkaufen oder die Leute halt über die U-Boote dann halt zum Spiel bringen, die momentan noch sagen, ach nee, Schlachtschiffe fahren, das ist nichts für mich. Aber U-Boote, da hätte ich schon mal wieder Bock drauf. Also nicht umsonst waren die Silent Hunter Spiele in Deutschland relativ erfolgreich. Und von daher kann ich das jetzt nachvollziehen. Über die Sinnhaftigkeit, darüber müssen wir dann jetzt aber diskutieren. Was also denkt denn ihr? Also meinst du, das ist ein ziemlich interessantes Argument gewesen, also meinst du, dass Wargaming aufgrund des marktwirtschaftlichen Aspektes drüber nachdenkt, U-Boote einzubringen, oder meinst du, weil sie der Meinung sind, es könnte dem Spiel voranhelfen? Also wenn man die letzten 2 Jahre gehört hat und sie gesagt haben, das macht das Balancing schwieriger, das soll ein Warship-Spiel sein und kein U-Boot-Spiel sein, glaube ich nicht, dass sie das gemacht haben, weil sie jetzt plötzlich sagen, oh, wir haben unsere Meinung um 180 Grad gedreht und denken auf einmal, das wäre ganz toll. Nein, das macht es ja unglaublich schwierig, weil jetzt haben wir ja schon 4 Schiffsklassen in verschiedenen Ausprägungen auch noch. Flugzeugträger sind unheimlich schwierig zu balancen. U-Boote werden das Ganze nicht leichter machen, ne? Weil wir haben dann irgendwann Schere, Stein, Papier, Exes, Bock, ne? Und dann wird es halt immer noch komplizierter. Ich glaube, sie sind gute Kaufleute und wissen halt, dass sie damit halt viele Menschen erreichen können und halt auch noch was verdienen. Und naja, sie sind ja auch Dienstleister gewissermaßen. Und wenn die Leute das wollen, tja, warum sollte man es ihnen dann nicht geben, wenn es irgendwie realisierbar ist? Ja, vor allem und die Marktwirtschaft oder den Markt dann auch noch mit ankurbelt. Das ist ja wirklich ein Unternehmen. Ich fand diesen Aspekt, fand ich eben ziemlich interessant zu sagen, okay, wir haben, weißt du, aus diesen Punkten, wir haben die kaufkräftigste Community in Deutschland, und U-Boote sind sowieso sehr hoch im Kurs, und wenn man das alles miteinander kombiniert, und vorher war die Aussage nie und nimmer, weil das wird das Balancing kaputt machen, und auf einmal denken sie doch drüber nach, finde ich das schon einen sehr interessanten Punkt. Aber ja, wollen wir unseren Gast auf jeden Fall mal zu Wort kommen lassen. Philipp, was denkst du dazu? Ich denke eigentlich nicht, dass sie das nur aus Geldgründen machen. Dafür verdient Wargaming einfach mit dem Spiel aktuell in meinen Augen schon viel zu viel. Ich glaube einfach, dass irgendein findiger Entwickler oder einige der Entwickler sich zusammengesetzt haben und wirklich den Wunsch danach mal diskutiert haben und vielleicht auf irgendeine Lösung gekommen sind, wie sie es balancing-technisch integrieren können. Wir haben ja gesehen, Olli, in China gibt es ein ähnliches Spiel wie World of Warships. Da spielen die U-Boote schon mit und da scheint es halbwegs zu funktionieren. Vielleicht haben sie ja da ein paar Tricks, ein paar Kniffe rausgenommen und haben gedacht, so könnten wir es integrieren. Weil U-Boote, die nur unter Wasser fahren können, wären natürlich nicht zu balancen. Aber es gibt ja diverse Möglichkeiten, dass man sagt, pass auf, das U-Boot kriegt einen aktiven Skill zum Untertauchen und ist dann 2 Minuten untergetaucht und danach kommt's wieder hoch, egal wo es gerade ist. Also ich denke, finanzielle Gründe liegen mit Sicherheit auch nahe oder spielen auch eine Rolle, aber ich glaube nicht, dass es der Hauptgrund ist. Okay, ja, das Spiel, das du erwähnt hast, manche oder böse Zungen behaupten, es sei ein Warships-Klon. Mein Chinesisch ist nicht so gut. Ich weiß also nicht, welches Spiel früher da war und wer wen nachgemacht hat oder ob die Leute einfach parallel dazu auf dieselbe Idee gekommen sind. Aber es gab ja schon auch ein anderes Schiffsspiel, Navy Field, glaube ich, heißt es. Ich habe selber nie gespielt. Da gab es U-Boote auch und da streiten sich so die Geister oder da spaltet sich die Community. Ich habe eine Menge Kommentare gelesen. Bench, bei Navy Field hat es doch auch geklappt, warum sollte man es nicht nach Warships einführen? Und dann gibt es aber auch ganz viele, die gesagt haben, seitdem die U-Boote in Navy Field drin waren, war das Spiel kaputt. Das Balancing war für den Arsch. Und ich selber kann es nicht nachvollziehen, aber zumindest gab es das schon und es ist auf jeden Fall ein heißes Thema. Es gibt Möglichkeiten, meines Erachtens, wie man es halt glaubwürdig und vom Balancing halt auch funktionierend integrieren könnte, dass man zum Beispiel auch die U-Boote pro Seite beschränkt, so wie auch die Flugzeugträger, dass man sagt, dass man kann ja auch gut mit dem Spotting-System von Wargaming arbeiten, dass U-Boote halt, je schneller sie fahren, umso leichter halt dann auch aufgespürt werden, dass man vielleicht sogar noch so einen Ping vielleicht auf der Minimap bekommt, dass Zerstörer künftig halt genau wie Flugzeugträger auch in der eigenen Ansicht halt dann operieren können, optional, ne? Um halt dann Wasserbomben auf einer Minimap zu werfen, sozusagen, dass sie so ähnlich wie Flugzeugträger ihre Fliege dann halt spielen, nur halt dann ihr Schiff sozusagen da rumlotsen und dann halt die Wasserbombenattacken manuell auf der Karte halt vergeben. Und natürlich, dass ein getauchtes U-Boot keine Cap-Zones nehmen kann, sondern nur aufgetaucht, und aufgetaucht sind sehr verletzlich und halt auch untergetaucht auch keine Cap-Zonen verteidigen können, ne? Dass sie also zumindest den Cap nicht verhindern. Wenn sie halt kämpfen, können sie natürlich auch. Also es gibt halt meines Erachtens schon eine Menge Möglichkeiten, wie man die U-Boote auch vernünftig mit reinbringen könnte. Ob das dann alles funktioniert und ob es da nicht irgendwelche fiesen Lücken in der Mechanik gibt, die dann die Leute ausnutzen und das Balancing dann total kippen, das kann ich nicht sagen. Also ich bin da auch wirklich, ja, zwiegespalten. Ich weiß es wirklich nicht. Also einerseits stelle ich es mir natürlich schon interessant vor. Ich sage mal wirklich so eine, ich nenne sie jetzt mal Assassinenklasse noch mit reinzubringen. Ja. Aber das, ja, ich beiß mich da echt mit dem Balancing. Wie willst du es wirklich machen? Das, was Philipp eben gesagt hatte, halt von wegen so ein 2-Minuten-Skill zum Untertauchen, was machst du denn da wieder? Was hast du wieder überhaupt für eine Sichtbarkeit? Und dann hast du die Geschwindigkeit, dann operierst du vielleicht nur in so einem minimalen Kreis, weil die Kiste zu langsam ist. Ne? Sie darf ja nicht gesehen werden, weil jeder stürzt sich sofort drauf. Oh, sonst, ja, hast du als U-Boot sonst nur die Möglichkeit, keine Ahnung, dadurch, dass du ja nicht der Schnellste bist, dann halt kannst du vielleicht nur ein Ziel rausnehmen, bevor du wieder aufgehst, weil du ja durch die Geschwindigkeit nicht wegkommst. Und ich beiß mich da wirklich ein bisschen. Also ich wüsste noch nicht, wie man es gewinnbringend implementieren kann. Also, dass es das Spiel wirklich nach vorne bringt und nicht, dass es einfach nur nervt. Oder es einfach nur übermäßig komplex macht. Denn da streiten sich auch ein bisschen die Geister, aber ich bin ein Verfechter oder ein Vertreter der These, dass World of Warships, was die Teammechaniken angeht, jetzt schon deutlich komplexer ist als World of Tanks und sowieso World of Warplanes. Und das, gerade wenn man im High-Tier spielt, da merkt man das so. Also ab 7, 8, 9, sowieso auf 10. Ne? Wenn man da nicht gut im Team agiert, ist man relativ schnell Geschichte. Das ist ein ganz anderes Spiel als auf Tier 1 bis sogar 6. Ne? Und wenn du jetzt dann noch mehr Komponenten einbringst, dass halt gerade Schlachtschiffe und dann im Endeffekt auch Flugzeugträger sich dann vor U-Booten sehr in Acht nehmen müssen und Zerstörer noch zusätzlich diese Rolle übernehmen, um halt die U-Boote abzuwehren. Und wir wissen ja, wie die meisten Spieler spielen. Die achten halt auf solche Sachen nicht. Und dann werden halt noch mehr Schlachtschiffe versenkt als jetzt. Und dann kann ich mir vorstellen, dass das dann bei vielen Leuten, die einfach nur eine Runde daddeln wollen, zu Frusterlebnissen führt. Und sie denken, hey Mensch, ich habe jetzt hier keinen Bock, mir einen Clan zu suchen und komplexe Teamtaktiken einzustudieren, damit ich überhaupt eine Chance habe. Nein, dafür ist das Spiel, glaube ich, auch zu groß. Also die komplette Wargaming-Reihe jetzt, Planes vielleicht mal ausgenommen. Aber was jetzt wirklich Tanks und Ships angeht, Also ich gebe dir auch recht, dass es von der Taktik her wesentlich anspruchsvoller ist als Tanks jetzt zum Beispiel. Und auch was du sagst, ich will nur mal eben eine Runde daddeln. Und wenn es zu anspruchsvoll und zu tief in die Materie, dass ich mich zu tief mit diesem Spiel beschäftigen muss, um überhaupt eine Chance zu haben und krieg dann noch wirklich so eine reine, ich nenne sie jetzt wirklich mal Assassinenklasse wie das U-Boot, kann das, glaube ich, wirklich sehr schnell zu sehr viel Frust führen halt. Und das kann ja auch nicht im Sinne des Entwicklers sein, weil im Endeffekt ist es kein Spiel für die obere Elite von den Spielern her, sondern es soll ja wirklich für den Casual Gamer, der einfach nur mal 2 Runden, 3 Runden daddeln will, für den muss es ja auch attraktiv bleiben. Ja, ich denke, Wargaming sollte das wirklich, wenn sie diese Pläne anfassen und umsetzen wollen, ganz vorsichtig austesten sollen. Das heißt, wirklich über längere Zeit ein PTR machen, wo man U-Boote austesten kann, wo eine möglichst breite Community und nicht nur ein paar Experten oder Supertester, die halt richtig tief drinstecken, das ausprobieren. Denn es muss halt auch beim Casual-Spieler funktionieren und nicht nur bei wirklich intensiv Zockern. Genau, weil momentan ist es ja so, selbst wenn du ein Schlachtschiff spielst und spielst 2 Partien pro Woche, dann stehst du vielleicht ein bisschen weiter hinten, bist halt bei den Taktiken nicht ganz vorne mit dabei, aber du hast immerhin trotzdem noch die Chance, ein bisschen Schaden zu machen und für dich selber immer noch irgendwo ein Erlebnis zu haben, dass du sagst, okay, komm, das ging, sage ich mal, ein bisschen, oder man rollte so ein bisschen irgendwie mit. Das funktioniert dann schon, aber wenn das, wie was du sagst, wenn es dann einfach zu komplex alles wird, dann, wie gesagt, macht es den Leuten einfach irgendwann keinen Spaß mehr. Lass uns mal überraschen. Ja, also ich bin sehr gespannt, was passiert, ob sie es wirklich machen, ob sie die Entwicklung so weit vorantreiben. Ich meine, das ist auch eine Kostenfrage. Zu sagen, wir versuchen es mit den U-Booten, um es dann nachher zu verwerfen, das weiß ich nicht. Also ich denke mal, da wird im Hause Wargaming, da werden die Köpfe wirklich schon rauchen, was sie machen. Und also gehört habe ich, wie gesagt, auch noch nichts, noch keine Interna, es weiß noch keiner was in welche Richtung es nun gehen wird. Also ich lasse mich da auch gerne mal überraschen. Ich denke, probieren werden sie es früher oder später auf jeden Fall, weil ja zum Beispiel bei World of Warships wahrscheinlich die Schiffe, die implementiert werden können, ihnen schneller ausgehen werden als bei World of Tanks. Also irgendwann hast du halt die Flotten, und ich denke, um das Spiel länger frisch zu halten, werden sie es auf jeden Fall probieren. Ob es erfolgreich ist und ob sie es dann wirklich implementieren, nachdem sie es getestet haben, das steht natürlich wieder auf einem anderen Blatt Papier. Ja, das Schöne ist auch, so ein U-Boot ist ja wesentlich leichter zu designen als so ein Schlachtschiff. Es hat wesentlich weniger Details. Das heißt, man kann dann mal einfach auch mal ein bisschen in Vorschub gehen und schon mal ein paar Modelle raushauen für so einen Test, ne? Und sich nachher nicht tot ärgern, dass man da zu viele Arbeitsressourcen investiert hat. Man bräuchte für so einen Test ja auch nicht unbedingt detaillierte U-Boote. Also ganz ehrlich, wenn ich auf dem PTR eine Mechanik testen möchte, dann würde mir auch einfach nur ein Rohr reichen, was das U-Boot darstellt. Aber da bin ich vielleicht einer der wenigen, der nicht so viel Wert auf detaillierte Grafik legt. Ich denke mal, nee, also wenn das wirklich, also allein für die U-Boote in Anführungsstrichen eine Alpha-Version ist, um die zu testen, dann, ich weiß, Olli schon sagte, halt so ein Ding zu designen, das ist ja, ne, schnell gemacht, in Anführungsstrichen halt, weil du halt wirklich die Details nicht hast. Ja, hat noch jemand was zum Thema U-Boote zu sagen, was er irgendwie unbedingt loswerden möchte, oder wollen wir zum nächsten Thema switchen? Ich erwarte es nur mit freudiger Erregung und ein bisschen Sorge. Ja, das kann man gut so stehen lassen. Da schließe ich mich gut an. Philipp, hast du noch einen Punkt? Nee, ich freue mich auch drauf. Ich finde Herausforderungen in der Spielmechanik finde ich immer sehr schön. Und ich glaube auch, dass Wargaming sich dem Problem des Balancing stellen wird. Und sind wir mal ehrlich, bis jetzt haben sie das mit dem Balancing meistens ordentlich hingekriegt. Ich traue den Jungs das durchaus zu, dass sie das auch wieder ordentlich hinkriegen. Ja, lassen wir uns mal überraschen. Gut, dann kommen wir mal, also ich möchte eigentlich fast sagen, zum heutigen Königspunkt auf unserer Liste. Wir haben sie ja eben oder vorhin schon ein bisschen angesprochen, aber die Tirpitz. Ja, da übergebe ich das Wort wirklich an denjenigen, der das Ding jetzt schon des Öfteren mal gefahren hat und damit auch schon doch ein bisschen mehr Erfahrung hat. Ich würde sagen, der reicht noch mit Stab an Philipp weiter. Ich weiß nicht, Olli, bist du damit mal gefahren? Ja, ein, zwei Mal, deswegen gebe ich dir jetzt mal den Vorzug. Okay. Ja, wir hatten ja das Glück, dass einer von Ollis Kollegen, der Matti, auf der Gamescom einen Tirpitz-Code abgreifen konnte, und der hat uns dann halt freundlicherweise seinen Account zur Verfügung gestellt, um ein bisschen zu testen und ein paar Videos zu machen. Und ja, ich betreue ja die Shipyard-Serie, und da stand auch die Jubiläumsfolge bevor, und dann passte das ja wie die Faust aufs Auge, und dann haben wir die Tirpitz genommen. Dafür bin ich dann halt jede Menge gefahren und so weiter, und ich muss sagen, ach, ist schon ein schönes Schiff. Sieht zumindest schon schön aus. Und lässt sich, ist spielerisch auch eigentlich genauso, wie es sein soll. Also ich habe es mal verglichen mit den anderen Tier-8-Schiffen, da kommt es nicht ganz ran. Die sind einen Tacken stärker als die Tier-Bits, aber genauso soll es ja auch sein. Also die voll ausgebauten Tier-8-Schiffe sollen ja auch besser sein als die Premium-Pötte. Ja, es war jetzt auch nicht irgendwie so, dass ich das den Eindruck hatte, oh, das ist jetzt wahre Magie, dieses Schiff zu fahren und ich hau halt alles damit weg. Also 2 Runden bin ich ja gefahren, einmal für das schnell gemachte Let's Play und einmal halt mit dir, als wir das unsere Shipyard-Folge dann halt aufgenommen haben. Aber naja, also es ist so, sie hat halt ihre Stärken gerade im Brawl durch die wirklich sehr gute Sekundärartillerie und durch die Torpedos. Aber ganz ehrlich, als Schlachtschiff sollte man nicht versuchen, auf diese Reichweite zu kommen, weil dann steht man natürlich auch im Fokus von ziemlich vielen Gegnern. Ja, das ist wahr. Aber wenn, also ich sag mal, wenn ein Schlachtschiff für den Nahkampf wirklich geeignet ist, dann ist es aktuell die Tirpitz. Ich wüsste nicht, dass irgendein anderes von den großen Pötten da dementsprechend gut ist wie die Tirpitz. Vor allem nicht auf dem Niveau. Also normalerweise als Gegner hast du ja die Amagi und die North Carolina, die Schiffe, die auf Geschwindigkeit und Langstrecke operieren. Du hast schon so Schiffe wie die New York oder die New Mexico, die halt auch echt gute Brawler sind, aber die sind halt Tier 5, Tier 6. Das heißt, da läuft das Spiel auch noch ein bisschen anders als auf Tier 8. Ja, und die Tirpitz hat halt auch Nachteile im Fernkampf. Also ich nenne es mal Fernkampf. Durch die wenigeren Rohre entsteht halt ein geringerer Alpha-Schaden, was ein bisschen schade ist, weil wenn du auf weiter Entfernung dann wirklich mal triffst, dann willst du auch ordentlich was reißen und das ist mit der Tirpitz halt nicht der Fall. Dafür hat sie die bessere Feuerrate, ein ganzes Stück besser sogar als die meisten anderen Schlachtschiffe, was aber eigentlich auch wieder den größeren Vorteil im Nahkampf bringt. Naja, also weniger Rohre, das ist halt schon, ich finde die Unterschiede jetzt nicht so groß, weil die North Carolina hat 9 und die Tirpitz hat jetzt 8. Also ich finde halt ein Rohr weniger, das ist nicht so der immense Unterschied. Bei der Amagi, schlag mich jetzt tot, das sind 5 Türme, A2, da sind es dann 10. Gut, das ist dann schon klar. Aber ich sag mal, durch die höhere Feuerfolge kannst du das dann schon auch ausgleichen. Das heißt, wenn eigentlich für mich gefühlt ist, die Stärke eines Schlachtschiffs, die Reichweite geballt zusammen mit der Durchdringung. Und für mich würde ich die Tirpitz eigentlich eher auf Reichweite spielen, was dann aber leider dem Vorangegangenen widerspricht mit der starken Sekundärbewaffnung und dem Torpedobewaffnung. Da könnte man aber sagen, okay, die Tirpitz ist in der Lage, durch ihre hohe Geschwindigkeit sich weiter wegzuhalten, ihre Hauptartillerie besser zur Geltung zu bringen. Und wenn sie dann mal im Nahkampf gestellt wird, ist sie auch in der Lage, sich dann richtig krass zu verteidigen. So würde ich es vielleicht sagen, das ist so für mich das Optimum. Ja, bei meiner persönlichen Meinung spielt vielleicht auch ein bisschen mit rein, dass ich generell eher der Nahkämpfer bin. Also dieses Hintenrumgegurke und auf Entfernung zu schießen, ist mir persönlich ein bisschen zu langweilig. Und deshalb drücke ich auch gerne mal die Schlachtschiffe, auch wenn sie nicht unbedingt dafür geeignet sind, eher in die vordere Reihe. Auch wenn ich weiß, dass es nicht das Optimum ist, was man mit dem Schiff machen sollte. Es kommt, glaube ich, immer darauf an, wenn du natürlich in einem guten Team spielst, was dich natürlich in der Form unterstützt oder in einer schönen Dreierdivision und gehst dann wirklich mit einem Schlachtschiff auch in die Offensive. Also meinetwegen, du hast halt zwei Schlachtschiffe und vorneweg einen Zerstörer, der dir noch was aufspottet, kannst du natürlich ganz anders operieren und kannst natürlich auch mal wirklich ein bisschen drücken, weil wenn du natürlich Fokusfeuer mit zwei Schlachtschiffen machst und kommst natürlich auch an deine Gegner ran. Das heißt, dass sie nicht mehr 15, 18 Kilometer weg sind, sondern die sind dann wirklich nur noch, die kommen ran bis auf 6, 7, 8, 9 Kilometer. Da hast du ja erstmal die Streuung nicht mehr und dann mit zwei fokussierenden Schlachtschiffen plus noch einen Zerstörer, der vorne den Kram aufspottet, vielleicht noch unterstützt, weil man weiß ja, dass Zerstörer gerne gefokust werden, halt, da hast du schon, finde ich, eine extrem starke Division am Start, die auch wirklich mal pushen kann. Ja, da hast du durchaus recht, aber das denke ich, hast du mit den meisten Schlachtschiffen dann. Würde jetzt nicht behaupten, dass die Tirpitz in dem Sinne da schon besser für geeignet als die meisten anderen, aber ja, auch nicht so unbedingt das überragende Schiff dafür. Das ist dann mehr Teamplay als die Vorteile der Tirpitz, würde ich behaupten. Ja, ich denke mal, es ist dieses Zusammenspiel mit der Sekundärbewaffnung, wirklich mit allem drum und dran, dann, wenn wirklich jemand rankommt, dass du sagst, okay, du nimmst noch die Torpedos mit zur Hälfte. Also ich finde dieses Gesamtpaket, das für mich einfach nur auf dem Papier, finde ich extremst interessant. Wie sich das nachher natürlich in den Gefechten widerspiegelt, ist vielleicht eine andere Sache, aber Papier her, so wie ich es von den Daten heraus gelesen habe, welche Möglichkeiten du halt hast, finde ich das schon extremst, ja, freue ich mich drauf, wenn ich sie dann irgendwann mal fahren darf. Ja, ich finde sie auch super sexy. Also erstmal, ich mag das, die Optik deutscher Schlachtschiffe dieser Ära, das Design. Ich finde das Tarnschema, das sie hat, finde ich auch schön. Und sie ja, entspricht auch meiner Idee, wie ich halt ein Schlachtschiff spiele. Mit hoher Geschwindigkeit, mit einer guten Reichweite, ordentlichen Kanonen und einer schnellen Folge, so dass ich halt dem Gegner halt auf große Distanz was drücken kann. Ne? Also ich bin auch nicht so der Brawler, sondern halt eigentlich eher der Fernkämpfer. Deswegen erkläre ich ja oder stelle ich euch nachher auch nochmal die Nagato vor. Die funktioniert ja sehr, sehr ähnlich. Nur halt mit einer sehr, sehr langsamen Schussfolge, was mich halt ein bisschen stört. Und von daher glaube ich schon, dass die was für mich ist. Und ab und zu, wenn die Leute merken, dass du auch auf Fernkampf richtig was reißt, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder gehen sie komplett aus deiner Reichweite und umgehen dich, oder sie versuchen dir den Nahkampf aufzudrücken. Letzteres ist deutlich häufiger und da braucht man halt eine gute Verteidigung. Und ich finde Torpedobewaffnung, eine gute Sekundärartillerie, ja, das kann ich dann schon gut gebrauchen. Ja, und wo du gerade bei der Artillerie bist, ist dir aufgefallen, und bei Papier, wo ist dir aufgefallen, wie schlecht die HE-Munition der Tirpitz ist? Darauf hast du mich ja wiederholt hingewiesen. Ja, stimmt. Das ist allerdings, das ist so ein Punkt, der mich so ein bisschen stört. Aber vielleicht gehst du da ein bisschen nochmal drauf ein, du hast dir die Werte ja sehr genau angeschaut. Ja, genau. Also es gibt kaum ein Schlachtschiff, wo die Gegnerwahl so große Rolle spielt wie bei der Tirpitz. Also zum Vergleich, HE-Munition setzt man ja gegen schwächere, also gegen leichte Kreuzer oder gegen Zerstörer ein. Zerstörer, ja. Also die HE-Munition der Tirpitz auf T8 verglichen ist schlechter als die des japanischen Schlachtschiffs auf Tier 3, der Kawashi. Die macht mit einem Schuss aus der HE-Munition mehr Schaden als die Tirpitz. Und das ist phänomenal, der Unterschied. Dafür ist die AP-Munition so stark, dass du gut die Schlachtschiffe der Gegner durchlöchern kannst. Da werden jetzt viele sagen, ja und, so what, AP ist sowieso das Einzige, was bei Schlachtschiffen zählt, und wenn Zerstörer in die Nähe kommen, dann hat man ja die starke Sekundärartillerie und die Torpedos. Also ich würde mal sagen, das ist aber ein Nachteil, also insgesamt mit der HE-Munition, den man verschmerzen kann, denn die Stärken überwiegen am Ende dann doch. Und sagen wir mal, die Schwäche, die da ist, wird ja auch dann durch andere Faktoren dann ein bisschen ausgeglichen. Ja, man hat halt nicht mehr die Wahl. Bei anderen Schlachtschiffen kann man sich immer noch entscheiden, befeuere ich den Gegner mit HE oder mit AP-Munition, setze ich ihn in Brand. Also was ja ganz gerne gemacht wird, ist die erste Salve mit HE-Munition, um den Gegner in Brand zu schießen und dann danach AP-Munition hinterher zu ballern. Die Wahl hat man mit der Tirpitz nicht wirklich, weil die HE-Munition halt einfach zu schlecht ist. Das lohnt sich, ich würde sagen, in keinem Fall. Die HE-Munition. Gut, damit kannst du den Skillpunkt bei den Kapitänsfähigkeiten schnellere Munitionswechsel. Muss man ja, das positiv der, aussehen. Ja, der lohnt sich dabei. In der Tat. Ja, falls ja sonst, was bleibt noch sonst zu sagen? Also bei der Flak ist sie ein bisschen schwachbrüstig, da hatten wir ein bisschen mehr erwartet, denn die Tirpitz hatte ja eigentlich einen recht guten Flakbestand, weil man hatte ja von der Versenkung der Bismarck gelernt und die Tirpitz ist ja wiederholt Ziel britischer Luftangriffe geworden. Und ja, aber sagen wir mal, sie ist nicht schlecht, um Gottes Willen, aber sie ist jetzt auch nicht so überragend, dass man sagt, man ist jetzt ja auf dem Niveau der amerikanischen Schlachtschiffe. Die stehen noch deutlich darüber. Es ist eher so gehobenes japanisches Schlachtschiffniveau, so würde ich es vielleicht formulieren. Ich glaube, die japanischen Schlachtschiffe auf dem Tier haben auch noch ein bisschen bessere Luftabwehr. Die Amagi auf jeden Fall, ne? Das ist tatsächlich erstaunlich schwach dafür, dass sie in der Realität so gute Luftabwehr hatte. Aber du sagst, die Briten haben mehrere Angriffe geflogen. Ich glaube, die haben jahrelang ihre Royal Air Force gegen die Tirpitz geschickt mit Erfolg gleich null, sagen wir mal. Was aber nicht immer nur an der Flagge lag, sondern auch an Nebelanlagen und weil das Panzerdeck nicht so leicht zu durchschlagen war. Also auch so die Standfestigkeit, ne? Das war so ein wichtiger Punkt. Die Tirpitz war, genau wie die Bismarck, ziemlich standfest. Das heißt, sie hat viel ausgehalten und das kommt in dem Spiel aber schon rüber. Das ist durchaus, genau. Die Panzerung ist gut, Strukturpunkte sind gut. Und die Briten haben es ja dann irgendwann tatsächlich geschafft, die Tirpitz so schwer zu beschädigen, dass sie in den Hafen einlaufen musste. Und dafür haben sie aber keine handelsüblichen Bomben mehr benutzt, sondern die sogenannten Tallboys. Da haben sie 5,4 Tonnen schwere Bomben ausgegraben, die ursprünglich konstruiert wurden, um U-Boot-Bunker zu knacken. Und die haben es dann geschafft, die Tirpitz zu beschädigen. Holla, die Wölfe. Bitte? Holla die Waldfee, sage ich nur. Also Ach, holla die Waldfee. 5, ja, 5,4 Tonnen Bomben. Ja, da hast du schon gutes Material an Deck. Ja, das war auch eine Spezialkonstruktion und die wurden gefertigt, um explizit die Tirpitz zu versenken. Und die Bombe war so schwer, dass sie im Fallen die Schallmauer durchbrochen hat. Das heißt, sie ist mit diesem lauten Knall noch vor dem Einschlag runtergekommen. Und die Lancaster-Bomber, die diese Bomber getragen haben, mussten speziell dafür modifiziert und umgebaut werden, damit sie die Bomber überhaupt aufnehmen und abwerfen konnten. Also es war schon ein erheblicher Aufwand. Man wollte die Tirpitz unbedingt versenken, bevor die alliierte Invasion in der Normandie losging. Weil obwohl es nur ein Schlachtschiff war und man realistisch betrachtet, dieses Schlachtschiff, selbst wenn sie noch Unterstützung bekommen hätte von den ein, zwei schweren Kreuzern und paar Zerstörern, hätte sie gegen diese gewaltige Flotte der US Navy und Royal Navy nicht ausrichten können. Die Flugzeuge hätten sie unterwegs schon versenkt mit ihren Torpedos oder die U-Boote, die dort gelauert hätten. Also von daher, ich finde, diese Angst war, wenn sie denn wirklich bestand, unbegründet. Ich hatte nach dem, was man so gelesen hat, eher den Eindruck, das war so eine Prestigesache, dass Churchill einfach noch das letzte deutsche Schlachtschiff vor dieser Aktion einfach versenkt haben wollte und das nicht irgendwie zufälligerweise vielleicht von einem amerikanischen U-Boot oder weiß gar nicht, ob amerikanische U-Boote in der Nordsee operiert haben, aber von einem amerikanischen Flieger dann vielleicht sogar noch versenkt wird. Ja, das wäre wahrscheinlich ziemlich peinlich für die britische Marine gewesen, wenn die jahrelang versucht, das Schiff abzuschießen und dann kommen die Amerikaner um die Ecke und ja, im schlimmsten Fall zerlegen sie es mit einem kleinen Torpedoboot oder sowas. Das Genau. wäre eine Schmach für die britische Marine gewesen. Aber Ja, aber nichtsdestotrotz. versenkt haben sie es dann trotzdem nur mit einem Glückstreffer, ne? Ja, im Endeffekt war es nur ein Glückstreffer und zwar vor dem dritten Turm ist sie halt eingeschlagen, hat ein Munitionslager dann wohl getroffen, ist in die Luft geflogen. Interessanterweise ist es ähnlich wie bei der HMS Hood, dem bekannten britischen Schlachtkreuzer, der ja von der Bismarck versenkt wurde. Der hat einen Granattreffer, auch einen ähnlichen Glückstreffer von der Bismarck an einer vergleichbaren Stelle einstecken müssen und ist ja dann auch praktisch instant explodiert und dann versunken. Von der Tirpitz ist mir übrig geblieben, weil das war halt in einem Fjord und das mit der Hood war halt in der Dänemarkstraße und damit auf hoher See und da ist natürlich ja nicht so viel übrig geblieben. Und kurioserweise hat nicht mal die Explosion die Tirpitz zum Kentern gebracht, sondern die Explosion hat den dritten Turm aus den Angeln gehoben. Und der ist 15 Meter weiter aufs Deck geknallt und hat dabei so große Schäden verursacht, dass er dann gekentert ist. Also die Explosion des Munitionslagers hätte sie wohl überlebt, sagen wir es mal. Unfassbar. Ja, Unfassbar. stabil gebaut. Ja. Na gut. Nossi, wollen wir mal zum nächsten Thema ein? Ja, ich gehe noch einmal ganz kurz, da bediene ich mich mal eurer Werte, Pro und Contra, nochmal durchgehen, dass man sagen kann, also sie hat natürlich, das Pro ist natürlich halt, sie hat eine zusätzliche Torpedobewaffnung für ein Schlachtschiff, was nice to have ist. Dann hat Ja. sie natürlich eine extrem gute Panzerung, womit sich im Gefecht natürlich auch extrem gut arbeiten lässt, eine sehr hohe Grundgeschwindigkeit. Die höchste aller Schlachtschiffe aktuell. Ja, wenn man das dann noch mit dazu nimmt, dann hast du natürlich als Kontra wiederum, was, wie wir gerade angesprochen hatten, die schwache Luftabwehr in-game, also rein in-game. Also vergleichsweise schwach. Es ist nicht so, dass sie komplett unbewaffnet ist oder so, aber sagen wir, es geht mehr. Verglichen mit anderen Schlachtschiffen. Ja. Dann den niedrigen Eiferschaden, hattet ihr hier noch aufgeführt. Und halt Genau, die durch wenige Rohre. Genau, und die schwachen HE-Geschosse halt. Das hatten wir ja auch gerade, dass HE halt doch sehr schwach ist und AP dann wirklich erst zum Tragen kommt. Genau. Gut, dann schließen wir das damit. Haben wir das noch mit abgeschlossen. Und ja, kommen wir zum nächsten sehr interessanten Thema, was so im, ja, auch in der Zeit der Gamescom doch für sehr viel, ich sag mal, mediales Tohuwabohu gesorgt hatte, dass sich eben doch einige, sagen, Facebook-Gruppen und auch andere Portale doch so ein bisschen überschlagen haben. Soll er denn so bleiben? Ist er denn final? Und zwar die Forschungsbäume der Deutschen, sprich der Kreuzerbaum. Ja, als ich den gesehen habe, das war, glaube ich, am Donnerstag oder Freitag der Gamescom, da habe ich erst mal eine Äuglein gerieben und konnte es erst mal gar nicht glauben. Denn da waren einige Schiffe dabei, die ich so erwartet hatte, aber auch einige, mit denen ich halt null gerechnet hatte, zumindest mit den Namen. Und das ist halt jetzt so das Problem. Wir haben auf Tier 7, 9 und 10 drei Schiffe stehen. Das sind die York, die Rhône und die Hindenburg. Diese Schiffe gab es tatsächlich, aber das waren halt große Kreuzer, nicht zu verwechseln mit schweren Kreuzern. große Kreuzer des Ersten Weltkriegs, gebaut oder in Dienst gestellt 1905, 1906 und 1917. Die Hindenburg war ein großer Kreuzer der Derfflinger Klasse, für damalige Verhältnisse sehr modern, aber natürlich auf Tier 10, wenn sie denn wirklich dieses Schiff ist, wäre sie halt einer Des Moines oder Des Moines, wie auch immer man sie ausspricht, oder einer Sau, technisch himmelweit unterlegen. Ähnliches gilt halt für die Rhône und die York, zumal diese beiden Schiffe Schwesterschiffe waren, 1905 und 1906 in Dienst gestellt, auch große Kreuzer. Und da komme ich so ein bisschen ins Zweifeln, ob es wirklich die erste Weltkriegsschiffe sind. Denn warum sollte man zweimal dasselbe Schiff auf zwei verschiedenen Tierstufen in einen Tech Tree bringen? Frage von mir an euch. Ich lasse unserem Gast gerne den Ja, ist eine Vortritt. gute, ist eine gute Frage. Kann ich dir so als Nichtkenner der deutschen Flotte eigentlich nicht beantworten. Einzige, was mir einfällt, ist, dass halt die Namensgebung nicht unbedingt fix ist, ne? Also Die die Namen Namensgebung? wurden ja mehrfach verwendet. Ja, genau. Also so rum, ne? Also die Namensgebung, was Wargaming angibt, ist fix, weil da haben wir inzwischen doppelte Bestätigung, dass die Namen, die in dieser Liste auftauchen oder in diesem Tech Tree auftauchen, tatsächlich so sind und auch so bleiben werden. Naja, wie Entwickler sie sind, zumindest bis sie sich das nächste Mal umentscheiden. Aber wie du schon gerade angedeutet hast, Schiffe haben durchaus, oder sagen wir, verschiedene Schiffe denselben Namen getragen. Die Emden zum Beispiel gab es in ihrer klassischen Ausführung von einem Segelschiff bis zur modernen Fregatte der Bundesmarine vom 19. Jahrhundert bis 1980 insgesamt 8 Mal. Dazu gab es noch verschiedene Schiffe, die hießen Stadtemden oder so ähnlich oder Kanonenbootenden oder was auch immer. Und da gab es dann, glaube ich, sogar 12, 14, 16 verschiedene Versionen. Das heißt, in der deutschen Marine wie auch in anderen Marinen war es also durchaus üblich, den ein und denselben Namen mehrfach zu verwenden. Ich möchte nur mal an die Enterprise erinnern. Gibt es ja sogar bis 1701E, oder? Bin ich so der Star Trek-Fan. Gibt es noch so ein paar Fliegende, ja? Ja, genau. Von daher könnte es also sein, dass sich hinter diesen York, Rhône und Hindenburg moderne Kreuzerentwürfe verstecken, die es so in der Realität nicht gegeben hat. Und da fällt natürlich der Verdacht auf die bekannten M-, O- und P-Klassen. M war ein klassischer Kreuzer, wobei O- und P-Klasse schon wieder in Richtung Schlachtkreuzer gingen. Und da kombinieren wir das Thema mit einer anderen interessanten Erkenntnis, denn Wargaming denkt wohl auch darüber nach, die leichten und die schweren Kreuzer in den Tech Trees voneinander zu trennen. Ja, was denkt denn ihr darüber? Ja, leichte, schwere Kreuzer. Es wird, glaube ich, schwierig, weil dann müssten sie, wollen sie es jetzt nur bei den Deutschen machen, wollen sie es überall machen? Inwieweit driftet es dann wirklich auseinander? Weil momentan ist es ja doch eher so, dass, ich sag mal, jede Nation ist ja momentan eigentlich gespiegelt. Also, ne, jeder hat ja in Anführungsstrichen die gleichen Schiffe. Und wenn du jetzt anfängst, halt bei den Deutschen dann halt leichte, schwere Kreuzer zu nehmen, wie weit gehst du wirklich in die anderen Tech Trees überall von den anderen Nationen? Gibt es dann nicht doch zu viel? Ich sag mal, dass meine Schere ist schärfer als die andere Schere, um das Papier zu zerschneiden. Da beiße ich mich, glaube ich, so ein bisschen mit. Also dazu sollte man vielleicht wissen, dass auch in den letzten Wochen noch zwei amerikanische Kreuzer aufgetaucht sind. Die Buffalo und die Warte, ich Worcester? guck's. Worcester oder Worcester? Also ich glaube, es wird Worcester ausgesprochen. Worcester. Wie die Soße fürs Grillen. Genau. Ich habe es hier mal hier unten nochmal bei uns jetzt gerade hier verlinkt. Unten, da kann der Nassi mal reinschauen oder vielleicht es sogar mal hinterlegen. Genau, erzähl weiter, Philipp. Und die so sind auf jeden Fall laut Datenbaum, der aufgetaucht ist, beide für Tier 10 geplant. So, jetzt haben die Amerikaner allerdings schon einen Tier 10 Kreuzer und zudem jetzt noch zwei weitere, wären dann schon drei. Was vielleicht auch dafür spricht, dass die ein oder andere noch runtergestuft wird auf Tier 9 und es tatsächlich dann auch bei den Amerikanern zwei Kreuzerbäume gibt. Und in meinen Augen macht das auch durchaus Sinn, vielleicht nicht von Anfang an. Ich könnte mir vorstellen, dass bis Tier 5, Tier 6 ein Kreuzerbaum existiert und der dann aufgesplittet wird in die schweren Kreuzer und die leichten Kreuzer, da die ja spielerisch durchaus sehr, sehr unterschiedlich sind. Fände ich aber schon wieder fast schade, weil es gab auch während des Ersten Weltkrieges so viele schöne, große, schrägstrich schwere Kreuzer, die man mit reinbringen kann. Also allein die Derfflinger-Klasse, die ich vorhin erwähnt hatte, von 1917, oder halt auch die Rhône und York und auch diverse andere. Ich finde, Wargaming vergibt noch zu viel Potenzial vergeben, wenn sie das gar nicht machen würden. Also mein Wunsch wäre tatsächlich auch ein leichter und ein schwerer Kreuzerbaum von Tier 2 an, also direkt nach dem Startschiff, das sozusagen aufzuästen oder spätestens mit Tier 3 das dann zu verzweigen. Denn die großen Kreuzer machen einfach Spaß, weil sie sind nun mal das Bindeglied zwischen den Kreuzern und den Schlachtschiffen. Und es gab ja dann auch diese moderne Ausprägung des Schlachtkreuzers. Die Hood war ja auch eine der ersten, die halt unter diese Kategorie fielen, die dann halt Anfang der 20er Jahre so gebaut wurden. Zum Beispiel die Lexington, die ja dann später ein Flugzeugträger war, sollte ja ursprünglich auch ein Schlachtkreuzer sein und das Pendant sozusagen zu Amagi und Co. Und diese Schiffe hätte ich halt einfach auch gerne, und gerade wenn die Royal Navy kommt, die ja auch einige von diesen Schiffen besaß, dann wird es, glaube ich, zwingend. Also von daher, es ist technisch ohne weiteres möglich, das eigentlich auf die bekannten Nationen bisher so umzulegen und das halt zu trennen, meines Erachtens. Na, ich glaube, da ist noch die Frage, was Sie, ja, wo Ihre Prämisse momentan noch drauf liegt. Wollen Sie erstmal die Nationen reinbringen, dass Sie erstmal sagen, okay, Sie bringen die Deutschen erstmal mit rein, bringen die Russen mit rein und bringen halt auch die Royal Navy mit rein und splitten das später? Oder ob Sie dann jetzt mit anfangen würden? Das ist halt erstmal natürlich auch aus markttechnischer Sicht eine interessante Sache, weil ich mal, was bindet mehr Leute, wenn du mehr Nationen hast oder wenn du die Nationen eher aufsplittest in verschiedene Bäume? Ja, also ich glaube, man kann schon durchaus beides machen. Also wenn man, wir wissen ja ungefähr, in welchem Tempo die Designer halt an den Schiffen halt arbeiten. Die wollen ja auch was zu tun haben. Und ich denke mal, dass das ein Ausfüllen oder ein Ausstatten der verschiedenen Tech Trees durchaus Sinn ergibt. Und die halt dann halt auch wirklich viele interessante Schiffe mit reinbringen. Und auch vor allem Schiffe, die momentan eigentlich gar nicht so richtig in diese Tech Trees oder in diese Äste gehören. Wenn wir allein mal auf die Deutschlandklasse gucken, die sogenannten Pocket Battleships, die sind keine Kreuzer, die sind auch keine Schlachtschiffe. Wenn du sie bei den Schlachtschiffen auf dem Tier halt reinbringst, wo sie halt vom technischen Standpunkt halt waren, dann haben sie eigentlich gegen vergleichbare Schiffe keine Chance, weil sie einfach zu klein gewesen sind und artilleristisch unterlegen. Ne? Nimmt man sie aber zu niedrig rein, haben sie wieder auch, also vom Tier her, haben sie wiederum auch technische Vorteile gegenüber halt den anderen älteren Schiffen, die auf den anderen Tech-Gs halt so sind. Also ich finde, es gibt so jetzt schon ein paar Schiffe, die auch angekündigt sind und offiziell bestätigt oder halt auch schon in Tech-Gs sind. Zum Beispiel für mich gehört die Amagi eigentlich auch nicht ganz klar zu den amerikanischen Schlachtschiffen, weil sie auch eher ein Schlachtkreuzer war. Ne? Das heißt, sie müsste eigentlich raus aus diesem Baum und woanders halt hinein. Weil sie wurde jetzt gerade durch ihre Stand- oder erhöhte Standfestigkeit, zumindest habe ich den Eindruck, nachdem ich sie jetzt ein paar Mal beschossen habe in den letzten Tagen, haben sie sie wieder, glaube ich, ein bisschen gepimpt, damit sie gegen andere Schlachtschiffe eine Chance hat, obwohl das eigentlich gar nicht ihrem oder dem Schiffscharakter entspricht. Also ich glaube, sie würden sich selber auch einen Gefallen tun mit dem Balancing. Ja, das ist natürlich wesentlich leichter zu balancen, wenn es mehr Klassen gibt, weil so muss ja jeder Kreuzer, ob schwerer, ob leichter, ob Schlachtkreuzer, muss vergleichbar mit den Kreuzern der anderen Nationen bleiben, um das Balancing zu gewährleisten. Hast du mehrere Bäume, muss es nur mit dem anderen Baum dann quasi zu balancen sein, was mehr Flexibilität zulässt, ja. Richtig, und die Spielweise ist nicht komplett anders. Also es ist jetzt nicht so, wie wir jetzt U-Boote einführen, die halt eine komplett andere Facette ins Spiel bringen, sondern es sind einfach nur, sag ich mal, Graduierungen von der jeweiligen Kampfkraft der Schiffe. Weil ob es jetzt ein schwerer Kreuzer ist oder ein Schlachtkreuzer oder Schlachtschiff, die Unterschiede sind im Vergleich zu einem U-Boot eher marginal. Ja, ich würde sagen, da können wir damit sogar fast schließen. Oder habt ihr noch einen Punkt, der euch ganz wichtig auf der Seele drängt oder brennt? Nö, nö. Naja, also auch nur da bin ich super gespannt. Der Oktober wird echt ein sehr spannender Monat für die deutschen Warship-Spieler. Und ich frage mich nur, ob sie jetzt erstmal nur den Kreuzerbaum, so wie er jetzt da angekündigt wurde, halt veröffentlichen oder ob es parallel dazu auch gleich die Schlachtschiffe, Flugzeugträger und Zerstörer geben wird. Weil von den Zerstörern und haben wir noch gar nichts gehört. Von den Flugzeugträgern wissen wir zumindest, dass die Graf Spee kommen wird. Aber was halt dann, Graf Spee sage ich schon, Graf Zeppelin, Entschuldigung, Und von daher ist es halt auch die Frage, ob dann überhaupt zu Beginn gleich alle deutschen Tech Trees draußen sein werden. Wir erinnern uns, am Anfang waren ja die japanischen Flugzeugträger nicht dabei und die amerikanischen Schlachtschiffe halt auch nicht. Also von daher, es kann auch sein, dass wir erst nur einen teilweise fertiggestellten deutschen Tech Tree erhalten. Ja, lassen wir uns mal überraschen. Also gekommen ist ja oder angekündigt wurde, wie gesagt, noch nicht wirklich viel. Oder es sind ja noch nicht mal irgendwelche, ja, es sind ja nicht mal so Kleinigkeiten nach außen gedrungen. Also man hört wirklich gar nichts halt. Ne? Das ist halt, ja, sie haben es sehr gut unter Verschluss, drücken wir es mal so aus. Ja, was das Gros angeht, ja. Also das Einzige, was sie mal aus Versehen noch mit angekündigt hatten, waren auf der internationalen Seite worldofwarships.com, haben sie geschrieben, dass die Admiral Hipper auf der Gamescom spielbar sein wird, was sie am Ende des Tages nicht war. Ich habe mich kundig gemacht und alle Leute, die da waren, haben gesagt, nee, Hipper habe ich nicht gesehen, aber damit haben sie im Prinzip dieses Schiff als fünftes zumindest schon mal offiziell bestätigt. Gut, dann würde ich sagen, dann schließen wir das Thema der Forschungsbäume und kommen einmal zu deinem ganz persönlichen Schiff der Woche. Ja, die Nagato. ja, wir haben ja so eine schöne Vergleichstabellen auf buff.de. Da hat mir der Philipp auch ganz kräftig mitgeholfen, gerade in den letzten Tagen und Wochen. Nochmal herzlichen Dank dafür. Immer gerne. Ja, wir haben halt angefangen mit den Schlachtschiffen damals und haben die halt in tabellarischer Form auf die Webseite gebracht. Da fällt halt auf, wenn man sich mal alle Daten der japanischen Schlachtschiffe anschaut, dass die Nagato im Prinzip kaum besser ist als das Vorgängerschiff Fuso, zumindest was die Gesamtwertung halt angeht. Und der Sprung zum nächsten Schiff, Tier 8, die Amagi, erheblich ist. Wir haben ja den BAFT-Index ausgerechnet. Da basieren wir ganz klar auf den Werten, die Wargaming uns vorgibt in den verschiedenen Kategorien. Das sind Überleben, Artillerie, Flak, Manövrierbarkeit und Verborgenheit. Daraus haben wir nach einem bestimmten Schlüssel dann halt einen Gesamtwert errechnet und der liegt bei der Nagato 72,9, bei der Fuso 70,5, also gerade mal 2,4 Punkte weniger. Und die Amagi hat einen BAFT-Index von 82,4, also fast 10 Punkte mehr. Das heißt, eigentlich entwickelt sich die Nagato nicht linear mit dem Tier, also sie hätte eigentlich eher so 75, 76 Punkte haben müssen. Eigentlich ist sie wie so ein Loch im Prinzip. Ne? Das heißt, sie ist kaum besser als die Fuso, möchte man meinen. Warum ich sie aber jetzt als Schiff der Woche ausgesucht habe, ist die Bewaffnung. Und zwar erlöst sie mich von diesen 356 mm Kanonen, die man seit der Miyogi mit sich rumschleppt. Miyogi, Kongo und Fuso sind eigentlich verhältnismäßig schwach bewaffnet, beziehungsweise die Bewaffnung wird nicht stärker, aber die Panzerung der Gegner immer besser. Das heißt, egal ob du da eine New York vor dir hast oder eine New Mexico und dann nachher auch dann die Colorado schon öfter mal vom Matchmaking, du kommst auf große Distanz mit den AP-Granaten zunehmend kaum noch durch und musst halt in den Nahkampf. Und da haben halt Fuso und Kongo das erhebliche Problem, dass sie zu schwach gepanzert sind für den Nahkampfschlagabtausch. Denn wer schon mal so einer New York gegenübergestanden hat auf 8 bis 10 Kilometern, die macht einen mit zwei Salven fertig. Das kann schon mal passieren. Ich habe mal mit einer Salve drei Zitadellentreffer bekommen von der New York. Und das mit einer Fuso. Und das, da entbindet einen die Nagato von, denn die hat 410 mm Kanonen, das heißt also ein deutlich größeres Kaliber. Wenn sie auch nur eine Schussfolge von, ich glaube, aktuell 1,7 Schuss pro Minute hat, das haben sie noch mal ein bisschen reduziert, dann hat man trotzdem eine Waffe gegen diese schweren amerikanischen Schlachtschiffe in der Hand, mit dem man sie halt auf große Distanz wie ein Scharfschütze, ein Sniper bekämpfen kann. Und ich finde, die für eine 10 mm Kanone sind auch relativ präzise. Das heißt, die Streuung ist nicht ganz so extrem, wenn auch immer noch leider immer ein bisschen groß genug. Aber man kann halt auf große Distanz einen Gegner bekämpfen. Ich hatte gestern Gefecht, da habe ich auf 21 Kilometer Zitadellentreffer gemacht. Und das geht mit den 356 mm Mumpeln einfach nicht. Meine Frage an euch, habt ihr die Nagato schon mal gespielt? Also ich In persönlich. der, Ja, oder mach du. in der Alpha, nee, in der geschlossenen Beta, habe ich mich bis zur Nagato hochgequält und muss sagen, ja, ich habe vorhin schon meinen Spielstil angesprochen, der ist eher der Brawler, eher der Nahkampf, deshalb war die Nagato so gar nichts für mich. Also ich kann verstehen, dass sie als Sniper, als Schlachtschiff aus der zweiten Reihe wirklich gut funktioniert. Und das tut sie, also sie funktioniert da tatsächlich sehr gut, aber es ist halt echt nicht mein Schiff. Von daher greife ich lieber auf die amerikanischen Schlachtschiffe zurück. Nossi, wie sieht es bei dir aus? Ich habe gar keine, so gut wie keine Schlachtschiffe gespielt, weil mir war das immer zu träge und bin meistens bei den Kreuzern oder in der Close Beta noch bei den Kreuzern hängen geblieben und jetzt in der Open Beta doch sehr stark die Zerstörer. Und also Schlachtschiffe, wie gesagt, mir ist das momentan noch ein bisschen zu träge. Also ist noch nicht ganz so meins. Also ich brauche momentan noch so ein bisschen die Bewegung. Ich glaube, das wird sich dann auch grundsätzlich nicht verändern. Ja gut, du hast schon, also das sollten wir nochmal ansprechen. Die Geschwindigkeit der Nagato liegt bei 25,4 Knoten oder so, also Komma irgendwas. Damit liegt sie bei den Japanern ganz gut im Schnitt. Die Fuso hat 24, noch was und die amerikanischen Schiffe haben auf diesem Niveau immer noch um die 21 Knoten. Das heißt, man ist schneller, man hat eine größere Reichweite und hat einen ziemlich guten Durchschlag mit den ordentlichen Kanonen. Diese Vorteile muss man allerdings auch ausspielen. Ich hatte gestern eine Runde, wo ich auf Verwerfungslinie gezwungen war, einen Angriff in vorderster Front mitzuführen und das Feuer auf mich zu ziehen. Ich hatte auf der Gegenseite Kongo, Wyoming, New Mexico und noch irgendwie einen schweren Kreuzer der Japaner, die Miyogo da, ne? Und ich habe das eine Weile ausgehalten, aber als dann die New Mexico dann halt in Feuerreichweite war, das hat nicht lange gedauert, da war ich dann halt weg, sozusagen. Das heißt, ab und zu ist man dazu mal gezwungen, da so reinzugehen, aber das funktioniert einfach nicht, ne? Das Schöne ist aber, mit den 25 Knoten kann man zumindest einigermaßen einen Schritt halten mit der Flotte. Man fällt nicht so zurück und durch die hohe Reichweite kann man praktisch immer mitspielen. Bei den amerikanischen Schlachtschiffen ist das ja mitunter nicht so. Im nächsten Schritt kommt dann halt die Amagi. Das ist ja mein persönlicher Favorit eigentlich unter den japanischen Schlachtschiffen. Die ist allerdings doch recht speziell zu spielen, wobei sie jetzt auch da wieder ein bisschen was an der Standfestigkeit gebessert zu haben scheinen. Wargaming kommuniziert das ja nicht immer. Richtige oder konkrete Aussagen werde ich treffen können, wenn ich das Teil dann habe, aber das wird dann noch ein paar Wochen dauern. Ja, dann auf jeden Fall erstmal danke für die Einführung erstmal in die Nagato oder die Vorstellung. Was mir noch einfällt, und zwar noch ein ganz anderer Punkt, den müssten wir vom letzten Mal, da hat sich das so ein bisschen überschnitten gehabt, und zwar sind die Flaggen ja in den Shop gekommen. Ja. Genau, also man kann jetzt mittlerweile Flaggen für Bares kaufen. Ja. Genau, und da hatten wir letztes Mal, waren wir uns ja so ein bisschen, na doch, Pay to Win, nicht Pay to Win, unfair, nicht unfair, bin ich gezwungen damit zu fahren, um mithalten zu können. Ja, es ist ja eigentlich das passiert, was also ich persönlich eigentlich nicht so toll fand, nämlich dass man sie für Echtgeld kaufen kann, dass man sich schon doch Vorteile für Geld kaufen kann. Klar kennt man das von World of Tanks auch mit den Rationen, was es doch extremst verbessert. Ich hätte mich gefreut, wenn es nicht so gewesen wäre, wenn es halt wirklich nur eine Auftragsbelohnung gewesen wäre und nicht durch Echtgeld. Aber nun gut, mittlerweile kann man sie sich wirklich durch Geld kaufen. Ja, was soll ich dazu sagen? Also da bin ich ganz bei dir, zumindest was das eine Paket angeht, wo man diese spielerischen Vorteile sich kaufen kann, wie mehr Endgeschwindigkeit oder Schutz vor Munitionsbunker-Detonation. Das Paket sollten Sie meines Erachtens einfach weglassen oder zumindest die Flaggen im Spiel auch für Credits erhältlich machen. Das andere Paket, was mehr IP und mehr Erfahrungspunkte pro Partie bringt, das begrüße ich hingegen sehr, denn das entlastet die Leute, die halt sehr unregelmäßig spielen können und für die sich halt Premium einfach nicht lohnt. Ich habe das selber mal gehabt, habe mir mal 3 Tage Premium gegönnt irgendwann mal und dann waren 2 Tage davon privat und beruflich so voll, dass ich praktisch nicht zum Spielen gekommen bin und ich im Endeffekt nur einen der 3 Tage genutzt habe. Das hat mich sehr geärgert, ne? Wenn ich mir das Paket Flaggen kaufe, weiß ich, die kann ich halt immer verwenden, wenn ich gerade spiele und das ist okay. Auch wenn es nur plus 20% sind. Und wenn ich jetzt mal sage, jetzt will ich mal Power Leveling betreiben, kaufe ich mir halt Premium plus Flaggen, dann habe ich ja also aufaddiert dann halt einen Bonus von 70% insgesamt. Also 50% durch Premium und 20% durch die Flagge. Aber das andere, oh, da habe ich Zahnschmerzen. Was denkst du denn darüber, Philipp? Genau, bei den Flaggen, ein weiterer Vorteil, den ich sehr gut finde, ist, dass er halt schiffsspezifisch ist. Das heißt, wenn ich Premium habe, will ich natürlich auch EP grinden oder EP machen. Ja. So kann ich sagen, weißt du was, ich kaufe mir die Flaggen, setze die mir auf meine Zerstörer, weil ich da noch durch den Baum gehe. Und wenn ich aber meine Flugzeugträger spiele, die ich alle schon freigeschaltet habe und da keine EP mehr brauche, dann verzichte ich auf die Flaggen, dann brauche ich kein Premium, weil dann ist es mir schlicht und ergreifend egal, wie viel EP ich mache. Ja. Das heißt, man ist da noch flexibler. Bei Premium tut es mir persönlich weh, ein Schiff zu spielen, bei dem ich nicht weiter grind, also bei dem ich keine EP mehr brauche, weil ich denke, ah, die Zeit, das Spiel ist jetzt eigentlich verschwendet, die Premium-Zeit dafür. Ja gut, wenn man es so sieht, ja, also bei mir ist es dann immer, also ich achte da wirklich nicht drauf halt, also jetzt von der Premium-Zeit, sondern sage einfach, nee, wenn ich da jetzt Bock drauf habe, habe ich da Bock drauf. Aber ich sage natürlich, wenn man schon weiterkommen möchte, na klar, also das ist dann mit den Flaggen, was Olli gerade auch schon sagte, die zwei finde ich wirklich sehr gut halt, dann ein bisschen mehr Kohle, bisschen mehr EP, das ist wirklich eine tolle Sache, da stehe ich auch voll hinter dir und zu sagen, nee, komm, wenn jetzt gerade einer mal kein Premium hat oder so weiter hat und oder spielt zu selten, schneidet sich eine Flagge drauf und hat da wenigstens einen kleinen Premium-Vorteil in Form von XP und dann halt auch Credits halt, aber dieser ganze andere Kram mit Munitionsbunker-Denulation und Schiff ist schneller und weiß der Kuckuck was, nee, nicht für echt Geld, weil dann bist du mittlerweile echt gezwungen, dir den ganzen Kram draufzuschnallen, wenn irgendwann die Clan Wars oder Teamgefechte dann kommen, fahren alle mit dem Kram rum, das heißt, da wird dann werden sehr viele PayPal-Accounts doch sehr stark beansprucht. Finde ich nicht so toll, sage ich ganz offen und ehrlich, finde ich eine nicht gute Entscheidung, weil man merkt wirklich, das geht rein ums Geld und das gefällt mir nicht. Ja, also was die Ranked-Matches angeht, das ist ja auch so ein Thema. Wargaming hat ja jetzt Patch 041 angekündigt. Ende August sollen ja schon die Ranked-Matches dann auch ins Spiel kommen. Das heißt, da werden dann natürlich Flaggen auch eine größere Rolle spielen, denn die Leute wollen ja das Maximum dann halt aus ihren Fahrzeugen halt herausholen. Und da wird man gewissermaßen gezwungen, weil auch wenn jetzt der ein oder andere Spieler sagt, also wegen 5% mehr Geschwindigkeit gebe ich doch jetzt kein Geld aus. Nein, aber auf diesem Niveau kommt es halt auf diese 5% an. Ne? Nehmen wir mal Profifußball. Wenn der Stürmer 5% schneller läuft als der Verteidiger, nach 10, 20 Metern macht sich das eben halt genau um diese eine Länge bemerkbar und er macht das Tor. Und genauso ist es dann halt auch auf diesem Bereich. Ne? Wenn ich mir jetzt auch gerade meine Minikarte nehme, die ja schon von der Grundgeschwindigkeit sehr, sehr schnell ist, zusammen halt mit Flagge und dem Speedboost, da kommt einfach nochmal ein bisschen mehr bei rum. Richtig, genau. Und das Gesamtpaket macht es, glaube ich, und dann auch im Zusammenspiel auch mit erfolgreichen oder erfahrenen Spielern, die wissen, was sie tun, finde ich das schon bockstark. Also die haben noch mehr, werden noch stärker oder heben sich noch mehr von dem Gelegenheitsspieler ab als so schon, ne? Weil sie halt vielleicht mit diesen Vorteilen spielen und die Kluft vierteln, glaube ich, dadurch auch relativ groß und das dann nochmal durch echt Geld zu forcieren. Wie gesagt, also ich finde es, drücken wir es mal so aus, moralisch fragwürdig. Ja, kann man so stehen lassen und unterschreiben. Gut, also wenn, ich habe gerade so einen kleinen Blick auf die Uhr, wenn jetzt nicht einer gleich noch ganz groß halt, ich habe noch was ganz Wichtiges schreit, würde ich den... 4.1 könnten wir noch mal ganz kurz thematisieren, wo wir es gerade schon mal angestellt haben. Na klar, schieß los. PTR ist ja jetzt auch schon online gewesen, also der Testserver, verbesserter Matchmaker, vor allem was die Flugzeugträger angeht, dass beide Seiten einen haben müssen mindestens, also nicht immer natürlich, aber wenn eine Seite einen hat, dann hat die andere auch automatisch einen und dass die halt vom Tier auch gleicher sind, weil gestern hatte ich wieder so eine Sache, da habe ich einfach nur auf Deutsch gesagt gekotzt, ich war mit meiner Tier 7 Herio unterwegs, auf meiner Seite war eine Tier 5 Bogue dabei, auf der Gegenseite war eine Lexington und hier der Tier 9 Flugzeugträger von den Essex. Japanern. Die Taiyo. Ey, sorry, was soll ich denn als Herio mit einer Bogue gegen eine Taiyo und gegen eine Lexington machen? Nichts. Außen rumfliegen und hoffen. Nee, ein Jäger von der Lexington ist in der Lage, alles von mir runterzuputzen, was da ist. So gefühlt zumindest. Ne? Also von daher, da muss dringend was passieren. Und da hoffe ich auch mal ganz stark drauf, dass da was gemacht wird. Und auch die anderen Änderungen lassen sich nicht schlecht. Es kommen zwei neue Maps. Vielleicht, Philipp, magst du es mal zusammenfassen, weil du hast ja den Artikel auf buff.de geschrieben dazu. Ja, es kommen zwei neue Maps. Die sehen jetzt nicht unbedingt großartig besonders aus, aber neue Maps ist immer gut. Ne? Solomonen und die andere war Wasserstraßen, die zumindest optisch detaillierter sind. Das heißt, haben die Entwickler oder die Grafiker ein bisschen mehr Liebe reingesteckt. Und Vor allem es sind Bäume endlich da, es sind Vegetation zu sehen. ja, also es, einfach Detailgrad ist deutlich höher. Ja, das Matchmaking hast du angesprochen, es kommen die gewerteten Gefechte. Das freut mich besonders. Sind 7 gegen 7 wird dann gespielt. Und die sind auch begrenzt. Also es geht, glaube ich, ein Flugzeugträger und nur zwei Schlachtschiffe pro Seite. Ein großer Punkt, vor allem für die Flugzeugträgerkapitäne wie mich und Olli, ist, die Jagdflugzeuge werden manuell steuerbar. Ja. Was aber jetzt nicht heißt, dass wir World of Warplanes in World of Warships haben, sondern ähnlich wie aktuell schon die Bomber und die Torpedobomber, die kann man ja manuell steuern, beziehungsweise den Abwurfplatz manuell wählen. Sowas soll auch für die Jäger kommen. Jetzt hat sich allerdings Wargaming nicht wirklich gut ausgekotzt in der Nachricht und es ist nicht sonderlich erkenntnisreich, wie das funktioniert. Ob man tatsächlich mit den Jägern Flugzeuge damit besser abschießen kann oder ob man vielleicht sogar Schiffe angreifen kann mit der Bordmunition, das geht aus der News leider nicht so sonderlich hervor. Aber Also ich habe was das den glaubst du denn? Eindruck, dass es so ein Strafing-Attacke wird, so eine Tieffliegerattacke, wo man mit den Bordwaffen, also den MGs und Maschinenkanonen, dann einmal so eine Schneise der Vernichtung über das Ziel zieht. Allerdings wird es wahrscheinlich wird das Schlachtschiffe nicht so beeindrucken, außer die Flakbewaffnung, die halt vielleicht Besatzung, die halt ungeschützt dort stehen. Ne? Aber so gegen den Flugzeugträger könnte ich mir das sehr effektiv vorstellen, gerade wenn Flugzeugträger zum Aufmunitionieren und auf Deck stehen. Oder halt auch gegen leichte Ziele wie zum Beispiel Zerstörer. Ja, hoffen wir mal. Also ich fände es gut, weil ich spiele ja auch die amerikanischen Flugzeugträger aktuell wieder ein bisschen mehr. Und wenn man da mit einem Jäger-Setup ins Spiel geht und auf der Gegenseite zum Beispiel kein Flugzeugträger ist, was ja allerdings mit Patch 4.1 nicht mehr der Fall sein soll, oder aber es ist ein schlechter Kapitän und man schafft es innerhalb der ersten 5 Minuten, seine Flieger wegzuradieren, dann ist man für den restlichen Kampf eigentlich nutzlos, weil die Jäger gegen Schiffe gar nichts ausrichten können. Du kannst Man halt nur fliegt ein spotten bisschen, und genau, aufklären, ne? man fliegt ein bisschen durch die Gegend, spottet, spielt quasi den Oberkommandanten und sagt den Schiffen, wo sie am besten hinfahren sollen, weil man den besten Überblick hat. Aber ja, da noch eine zusätzliche Fähigkeit für die Jäger wäre durchaus willkommen. Finde ich Ja, auch. Also was haben wir noch in dem Patch? Der Client wird ein bisschen verbessert, die Schiffe werden angepasst. Da haben sie auch nur ein paar Sachen gesagt, zum Beispiel die Yubari, und die Sims wurden verstärkt. Die Sims kriegt Torpedos, die weiterlaufen. Die Yubari kriegt ein Verteidigungsflak-Material, also den aktivierbaren Skill. Und ja, wir gehen davon aus, dass diverse Schiffe nochmal irgendwie angepasst werden, wie in jedem Patch. Hier noch ein bisschen an den Stellschrauben gedreht und da noch ein bisschen gedreht. Also Spannung steigt, 4-1-0 erwarte ich auch sehr sehnlichst und dann glaube ich, haben wir schon wieder einen guten Schritt gemacht mit World of Warships. Auf jeden Fall, das Ja. kann man, denke ich, glaube ich, so unterschreiben. Hoffen wir mal, dass er bald kommt. Das ist dieses Wochenende auf dem Testserver bis Montag oder was? Sonntag? Ich gucke gerade mal nach. Ne, ist schon wieder rum sogar. War nur bis gestern, bis Genau. zum 15. August, 15:30 Uhr. Ja, schauen wir mal, was sie für die Live-Server übernehmen, ob sie Erkenntnisse gewonnen haben aus dem Beta-Test. Und dann schauen wir mal, ob er nächste Woche irgendwann auf die Live-Server gespielt wird. Ja, lassen wir uns mal überraschen. Gut, dann würde ich aber sagen, jetzt grätsche ich nämlich wirklich dazwischen. Packen wir es damit. Ja, ich muss ja immer so ein bisschen die Zeit im Auge behalten. Ja. Und damit wir nicht zu weit den Gottschalk von Wetten, dass machen. Ja, wie gesagt, also wir haben dann doch einige interessante Themen heute, ja, ich sag mal, durchgesprochen, wie ich fand. Also wir hatten, wie gesagt, Rückblicke auf die Gamescom mit der Jana und die Mikasa, die Codes, die es gab. Dann natürlich unser Premium-Thema, die Tirpitz. Die U-Boote haben wir besprochen, sind durch die deutschen Forschungsbäume gegangen. Das Schiff der Woche mit der Nagato gab es. Sind dann noch ein bisschen mal auf die Flaggen gekommen, die es mittlerweile für Geld im Shop zu kaufen gibt und haben noch einmal ein paar kleine Patch-Notes durchgesprochen zum neuen Patch, der jetzt kommen wird. Ja, ich bedanke mich erstmal ganz herzlich bei dir, Philipp, dass du Zeit gefunden hast und es gab ja so kleine Terminprobleme, weil du so voll bist mit Terminen, dass du dir Zeit genommen hast für uns und hat mich richtig gefreut. Sehr gerne, sehr gerne. Ja, sehr angenehmer Gast und auch wieder ganz herzlichen Dank an dich, Olli, dass du da warst. Ja, klar, wie immer eine Freude. Richtig, ja. Also ich fand es wie immer sehr nett. Ich hoffe, euch da draußen hat es auch allen gefallen. Und ja, schließe damit Folge 3 des Klabautercastes. Wenn ihr Anregungen habt und so weiter, wie immer unten in die Comments rein oder auch Themen, die euch interessieren, werden wir uns drum kümmern. Ja, dann wünsche ich allen noch einen schönen Tag. Ich hoffe, euch hat es gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.